Willkommen im Heil, willkommen in Freude. Willkommen in Freude, wir segnen die Ernte, wir segnen das Haus. Willkommen im Heil, willkommen in Freude, willkommen im Heil, willkommen in Freude, wir sehen. Wir segnen das Haus. Sei stets wie unsere Auenmutter, dir breiten sich die Herzen unter die Arme. Sei stets wie unsere Augen munter, dir breiten sich die Herzen unter die Allmacht, aber flüge aus die Allmacht. Willkommen im Heil, willkommen in Freuden. Willkommen im Heil, willkommen in Freuden. Willkommen in Freuden, wir segnen die Ankunft, wir segnen das Haus. Willkommen im Heil, willkommen in Freuden.